Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, 20. Dezember 1791. Seit deinem letzten Briefe kann ich den Prinzen von Holstein und deine schönen Aussichten für die Zukunft nicht aus dem Kopfe bringen. Jetzt kommt es nur darauf an, von diesen günstigen Umständen den größtmöglichen Vorteil zu ziehen. Das erste ist Enthaltung von aller Arbeit, die dir nicht als Beschäftigung notwendig oder als Genuss wohltätig ist. Fühlst du nun deine Gesundheit gestärkt, so hast du einen Zeitraum von Muße gewonnen, in dem du deinem höheren Ziele um ein großes näher rücken kannst. Und jetzt leben meine alten Hoffnungen wieder auf, dass wir noch einst mit vereinten Kräften, obwohl jeder auf seinem eigenen Wege, nach einem gemeinschaftlichen Zwecke streben werden. Noch bin ich durch meine jetzige Aktenarbeit nicht abgestumpft worden. Ich fühle noch Kraft und Beruf, in einer besseren Sphäre zu wirken. Beinahe wäre deine Prophezeiung eingetroffen. Ich hatte mir meine juristischen Geschäfte idealisiert. Ich fing an, sie lieb zu gewinnen und sie als Kunst zu betreiben. Ich täuschte mich so weit, dass ich meine jetzige Beschäftigung für meine wahre Bestimmung hielt, und selbst in dem Falle, dass es mir durch ökonomische Unabhängigkeit möglich wurde, keinen Grund fand, sie aufzugeben. Einen andern Glauben habe ich jetzt leider nicht mir selbst, sondern einem an sich geringfügigen Umstande zu danken, der mir die platte Wirklichkeit in meinem Geschäfte auf einmal recht anschaulich machte. Dies brachte mich zum Nachdenken über diese Art von Tätigkeit überhaupt, und ich fand freilich, was ich vorher nicht bemerkt hatte, dass das Wenige, was man dabei leisten kann, die Zeit und Anstrengung nicht wert ist, die man einem höheren Zwecke entzieht. Eigentum ist ein gemeines Bedürfnis der Menschheit, für das tausend andere ebenso gut und besser arbeiten können als ich, aber für die dringenderen, höheren und verkannten Bedürfnisse zu arbeiten, ist Pflicht und Bestimmung für jeden, der sie erkennt und Fähigkeiten in sich fühlt, zu ihrer Befriedigung etwas beizutragen. So wirst du als Künstler wirken, ich vielleicht als Philosoph. Ich werde jetzt unterbrochen, nächstens mehr. Jetzt sehen wir uns doch bald. Nach Kopenhagen darfst du so bald noch nicht. Das Klima ist sehr ungesund. Herzliche Grüße von M&D an dich und dein Lottchen. Lebe wohl, dein Körner.